So, dann würde ich mal bitten, sich alle hinzusetzen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass doch so viele gekommen sind, trotz langem Pfingstwochenende und vielleicht auch Reisen, die anstanden. Wir freuen uns natürlich vor allem auch, dass wir drei sehr spannende Referenten gewinnen konnten. Zum einen Andreas Wehr, Jörg Kronauer und Susanne Witt-Stahl. Und dementsprechend begrüße ich euch hier alle zu unserer Tagesveranstaltung. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich werde jetzt eine kurze Einleitung machen, aber nicht viel reden. Einfach kurz einmal rahmen, warum wir eigentlich hier sind. Warum machen wir heute eine Tagesveranstaltung in Leipzig zum Thema deutscher Imperialismus? Ich denke, alle, die aktiv sind oder die Nachrichten verfolgen haben, haben in den letzten, ja vor allem 2 Jahren, aber auch verstärkt noch mal in den letzten Monaten gemerkt, in welch schnellem Tempo sich die Entwicklungen gerade vollziehen. Zum einen natürlich, was die Militarisierung angeht, die wir ja schon länger erleben, aber jetzt doch noch mal in einer enormen Geschwindigkeit in den letzten 2 Jahren dann verstärkt erleben konnten. Natürlich auch die Kriegshetze und auch die Kriegsgefahr sowie die Repressionen gegen alle, die sich gegen diesen Kriegskurs zur Wehr setzen. Ganz aktuell getroffen hat es wieder eine Gruppe in Duisburg, Palästina Solidarität Duisburg. Da möchte ich auch gleich ganz am Anfang unsere besten Grüße hinsenden und viel Kraft auf jeden Fall. Das alles wird heute Thema sein. Das alles wird heute Thema sein und wird uns beschäftigen und hat uns letztendlich heute hier zusammengebracht. Wir haben die Konferenz unter den Titel Wehrhaft, kriegstüchtig und geschichtsbewusst gestellt. Das klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber unserer Ansicht nach treffen diese drei Begriffe gerade ganz gut die Zeit. Und ich werde jetzt mal so ein paar Schlagwörter quasi davon vorstellen. Und Aufgabe wird es sein, dass wir heute uns daraus ein bisschen Gesamtbild gegenseitig schaffen. Gerade was den Begriff der Wehrhaftigkeit, Kriegstüchtigkeit angeht, haben wir natürlich zum einen die Militarisierung, Aufrüstung und Aggression nach außen. Ja, also wir haben aktuell jetzt oder jetzt leider schon ein bisschen länger die ganzen Debatten um die Aufrüstung, um die Milliardenkredite, um das lang angestrebte 2%-Ziel der NATO, was verabschiedet wurde und was jetzt Alltag ist. Wir haben natürlich die Kriegsbeteiligung Deutschlands, die auch noch mal enorm angestiegen ist. Es ist natürlich nicht neu, dass Deutschland Krieg führt, aber doch natürlich in den letzten 2 Jahren noch mal die Kriegshetze enorm gestiegen ist, vor allem in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, aber jetzt auch seit einigen Monaten die Unterstützung Deutschlands des Völkermords in Palästina. Das alles, diese Kriegshetze nach außen, erfordert auch eine Kriegshetze und Aufstellung nach innen. Und auch das soll heute Thema sein. Gerade die Begriffe wehrhaft, kriegstüchtig hört man sehr häufig. Wehrhafte Demokratie, wir müssen kriegstüchtig werden, hat Boris Pistorius vor kurzem gesagt. Das umfasst verschiedene Aspekte. Zum einen, ganz aktuell sind die Diskussionen, die Debatten um die Wehrpflicht wieder aufgeflammt. Ich denke, das haben vielleicht manche mitverfolgt. Da steht eine Entscheidung bevor und es deutet sich an, dass es eher eine Frage des Wies wird und nicht des Obs, wie es vor ein paar Monaten noch erschienen ist und dass es auch in schnellerer Geschwindigkeit gehen wird, als wir das vielleicht angenommen haben. Aber wir merken natürlich auch eine enorme rassistische und chauvinistische Aufhetzung der Gesellschaft, gerade quasi was die vermeintlichen Feinde nach außen hin anbelangt, sei es, ob es Russland ist oder die sogenannten Hamas-Terroristen. Man könnte noch sehr, sehr viel mehr sagen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass Deutschland sich auch einfach vorbereitet auf einen größeren Krieg, vor allem gegen Russland. Auch das soll heute Thema sein. Wir haben die Militärmanöver, an denen Deutschland immer wieder beteiligt war und auch weiterhin ist. Aktuell läuft eigentlich das größte Militärmanöver, was den Krieg gegen Russland übt, Steadfast Defender. Es gab aber auch Air Defender letztes Jahr, wo Deutschland eine wichtige Schlüsselrolle eingenommen hat. Und wir haben jetzt vor kurzem, vor wenigen Wochen, wurde die erste dauerhaft stationierte Brigade mit deutschen Soldaten in Litauen an der russischen Grenze verabschiedet. Das heißt, man macht sich auf jeden Fall bereit. Auch das hat Boris Pistorius gesagt. Wir wollen in 5 Jahren Krieg gegen Russland führen können. Direkten Krieg. Eigentlich wird indirekt ja schon in der Ukraine geführt, würde ich sagen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie stark ist der deutsche Imperialismus eigentlich gerade aufgestellt? Wie steht es um seine ökonomische, militärische und auch politische Stärke? Und diesen Fragen werden die ersten 2 Vorträge nachgehen. Andreas Wehr wird in seinem ersten Vortrag auch vor allem darüber sprechen, wie wir die Bündnisse einschätzen können, in denen der deutsche Imperialismus agiert, und dabei sich auf die EU fokussieren. Und Thema wird sein, quasi inwiefern die Europäische Union auch Instrument ist für den deutschen Imperialismus. Im zweiten Vortrag von Jörg Kronauer werden wir dann genauer über die militärischen Aktivitäten Deutschlands sprechen. Und ich denke, da wird auch sicherlich die Diskussion sich darum kreisen, wie die Beteiligung Deutschlands im Ukraine-Krieg einzuschätzen ist, aber natürlich auch, wie stark Deutschland und der deutsche Imperialismus vor allem auch militärisch eigentlich gerade einzuschätzen ist, natürlich auch immer im Vergleich, das sollten wir im Kopf haben, auch zu seinen Konkurrenten, die natürlich auch da sind, USA, Frankreich beispielsweise. Der dritte Slot mit Susanne Witz-Stahl beschäftigt sich dann vor allem mit der ideologischen Aufrüstung, also was wir aktuell erleben, wie quasi die deutsche Gesellschaft auch kriegsbereit gemacht werden soll. Wir haben das eben unter diesen Slogan geschichtsbewusst gestellt. Vielleicht verwirrt das erstmal. Aber man merkt ja doch, dass gerade in Bezug auf Israel, aber auch die Ukraine, häufig auf die deutsche Geschichte verwiesen wird und gesagt, gerade wegen unserer Vergangenheit müssen wir Israel unterstützen bei seinem Völkermord. Das setze ich jetzt in Klammern. Oder müssen wir aber auch die Ukraine unterstützen? Ja, Putin wird als zweiter Hitler dargestellt und dementsprechend ist es die deutsche Verantwortung, das zu stoppen. Das heißt, gerade mit der deutschen Vergangenheit, meist mit Bezug auf den deutschen Faschismus, wird die neue, ja, aggressive Weltmachtpolitik auch ein Stück weit nach innen, ja, verkauft und propagandistisch aufbereitet. Und das funktioniert leider auch ziemlich gut. Beziehungsweise können wir dann auch darüber reden, wie ihr das einschätzt, ob das funktioniert oder nicht. Genau, gleichzeitig natürlich mit diesen Feinderzählungen nach außen erleben wir auch eine komplette Desinformation, würde ich sagen. Also Informationen werden ausgelassen, beziehungsweise ja, Geschichtserzählungen an einem bestimmten Tag eingesetzt. Wenn man sich dann genauer beschäftigt, weiß man natürlich, die Geschichte hat nicht am 24. Februar begonnen, sie hat auch nicht am 7. Oktober begonnen. Aber dieses Bild wird auf jeden Fall in der Gesellschaft, ja, hergestellt oder versucht herzustellen. Und leider muss man auch sagen, dass sich auch einige sogenannte Linke, obwohl ich will sie eigentlich nicht als linke Kräfte bezeichnen, dahinter versammeln und auch diese, ja, Politik, vor allem diese sehr pro-imperialistische Politik vorantreiben. Das sind die sogenannten, unter anderem die sogenannten Antideutschen. Man sollte sie eher Pro-Deutsche nennen. Und aber auch jetzt neuerdings, ich denke, das haben auch einige von euch mitverfolgt und das wird vielleicht auch eine spannende Diskussion sein, diese sogenannten Anti-AfD-Proteste. Jetzt gerade wird das ja auch in Leipzig ganz aktuell vorbereitet in Bezug auf die EU-Wahl, dass quasi gesagt wird, wir alle zusammen gegen die AfD, gemeinsam mit FDP und Co. Hier ist am, ich glaube, 8.6. auch eine Großdemonstration angekündigt. Es gab ja schon eine, ich glaube, die war im Januar, soweit ich mich recht erinnere. Und diese Proteste werden auch Thema des letzten Vortrags sein. Wie schätzen wir eigentlich diese, ja, doch recht ampelgestützten Proteste ein? Haben die, ja, progressives Potenzial oder eher weniger? Ja, das ist so unser Programm, was wir heute vorhaben. Ich denke, das wird sehr spannend werden. Der Charakter ist folgender. Wir hören immer zu Beginn einen Vortrag, so circa 45 Minuten, manchmal vielleicht ein bisschen länger. Danach gibt es dann Raum und Zeit für Fragen und Diskussionen. Wir sind einige Leute, das heißt, wir wollen natürlich auch allen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, auch Fragen zu stellen, wo man vielleicht denkt, naja, das ist vielleicht ein bisschen blöd, das zu fragen, vielleicht sollte ich das schon wissen. Auch dafür soll hier Raum sein, also scheut euch da nicht. Und bedenkt auch ein bisschen bei euren Meldungen, na, dass auch andere zu Wort kommen wollen. Gegebenenfalls, je nachdem, wie es so läuft, führen wir vielleicht auch ein bisschen eine Redezeitbegrenzung ein. Aber wir werden mal ja, spontan schauen. Genau, Fluchtpunkt auf jeden Fall sollte sein, der Diskussion und auch der Veranstaltung hier, dass wir uns natürlich nicht rein in Analyse verlieren wollen. Ja, also wir sind keine Politikwissenschaftler, sondern wir sind Leute, die aktiv sind und die auf die Straße gehen und die versuchen, diese Entwicklung ja, möglichst aufzuhalten oder zu stoppen. Und dementsprechend sollten wir natürlich auch diskutieren, was heißt das für unsere politischen Auseinandersetzungen, in denen wir in Deutschland aktuell stecken? Wie schätzen wir das ein, wo gibt es Potenzial und vielleicht welche Erfahrungen liegen auch vor. So viel erstmal zur inhaltlichen Einführung und dann auf eine produktive Veranstaltung. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich will kurz den ersten Vortrag, den wir jetzt gleich hören, ein bisschen einleiten. Es wurde ja eben schon gesagt, es soll jetzt um die Europäische Union als Instrument für den deutschen Imperialismus gehen. Und ich glaube, wenn wir uns heute eigentlich hier durch den Tag bewegen wollen, um auch so einen kleinen Reality-Check zu bekommen, wo wir eigentlich gerade stehen hier in dieser Gesellschaft, dann ist das Thema sehr entscheidend, weil ich denke, sobald man sich eigentlich mit der Frage beschäftigen will, was ist eigentlich dieser deutsche Imperialismus, kommt man notgedrungen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Rolle der europäischen Integration, aber auch der NATO, was Voraussetzung war für das ökonomische, aber auch militärische Wiedererstarken. Und dafür bin ich sehr froh, dass wir Andreas Wehr heute gewinnen konnten für einen Vortrag. Vielleicht ein paar Worte kurz zu dir, Andreas. Andreas Wehr studierte in Berlin Rechtswissenschaften, war früher Mitglied der SPD und später der Partei Die Linke. In den 70er Jahren war Andreas an führender Stelle in der Berliner Friedensbewegung aktiv. Von Ende der 90er bis 2014 war Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter im EU-Parlament. Andreas Wehr ist im Präsidium der Internationalen Gesellschaft für Hegel-Marx für dialektisches Denken und Mitbegründer des Marx-Engels-Zentrum in Berlin. Dort finden regelmäßig sehr spannende Veranstaltungen statt und es werden auch viele Artikel veröffentlicht. Also schaut gerne auf die Seite. Und Andreas ist auch Autor von vielen Büchern. Also wer das Thema EU interessiert, dem kann ich wirklich ans Herz legen, Andreas Bücher zu lesen, weil sie, finde ich, sehr zugänglich sind, sehr kompakt sind und einen sehr guten Überblick geben. Also wie zum Beispiel hier dieses Basiswissenbuch über die Europäische Union, aber auch ein Buch, wo man mehr über die Euro-Krise erfährt, die Rolle von Trump und auch dem Brexit und viel mehr. Und Andreas hat auch einen eigenen Blog, eigene Website, wo auch zu vielen Themen, um die es heute geht, regelmäßig Artikel veröffentlicht werden. Genau, viel mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht sagen und wird das Wort dir übergeben. Ja. Ja, ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Nach dem Kongress der kommunistischen Organisation im im Oktober, wo ich den ersten Kontakt mit euch hergestellt habe, ihr habt mich damals eingeladen zu einem Arbeitskreis, habe ich gesehen, dass es sehr ernsthafte junge Kommunisten gibt, die nicht nur theoretisch arbeiten, sondern in der Solidaritätsarbeit, in der Solidaritätsarbeit Beachtliches leisten, insbesondere was die Solidarität mit Palästina angeht. Also ich bin auch aus diesem Grunde gerne gekommen, um diese Veranstaltung zu unterstützen, um etwas beizutragen. Ja, dass also Aufklärung über den deutschen Imperialismus gegeben wird. Und mein Part ist hier, über die EU zu sprechen. Ich möchte auf die EU insofern zu sprechen kommen, weil es für alle diese internationalen Konflikte, in denen Deutschland steht, die von Deutschland mit verursacht werden, natürlich die EU eine bedeutende Rolle spielt als Transmissionsriemen, als Raum, in dem sich diese Macht entfaltet und in dem die internationale Kooperation im Sinne der imperialistischen Zusammenarbeit gesucht wird. Und das Dritte ist, dass die Hegemonie, von der ja oft gesprochen wird, nicht nur in linken Kreisen, die Hegemonie, die Deutschland innerhalb der Staatengemeinschaft ausübt, wenn sie auch viel geringer ist als die Hegemonie der USA, viel mit der EU zu tun hat, beziehungsweise die Grundlage ist die EU, um überhaupt diese Rolle einnehmen zu können, weltweit, weil alleine wäre dieses Land mit 83 Millionen Einwohnern natürlich gegenüber den anderen großen Mächten nicht in der Lage, diese Bedeutung zu erringen, aber mit Hilfe der EU und mit einer geschickten Politik die EU für sich zu nutzen und also die Hegemonie dort auszuüben, gelingt das. Ich will kurz auf die Bedeutung der EU für das deutsche Kapital zu sprechen kommen. Das Zweite, was ich ansprechen will, ist ein bisschen kompliziert, aber doch sehr wichtig zu verstehen. Das sind die Mechanismen zur Durchsetzung der Interessen des deutschen Kapitals in der EU. Und dann, das soll ein bisschen breiter angelegt sein, zur Frage, welche Haltung Sozialisten und Kommunisten gegenüber der EU einnehmen können. Was können wir machen im Prinzip? Man muss verstehen, dass die Europäische Union von ihrer Gründung her, also 1956, 57, aus einem Binnenmarkt besteht. Am Anfang hieß es ja auch der gemeinsame Markt. Und das zeigt schon, um was es geht. Heute nennt sich die EU eben Europäische Union und spricht von einer immer engeren werdenden Völkergemeinschaft. Aber tatsächlich ist es ein Binnenmarkt und das ist bis heute geblieben. In dem 27 Länder mit knapp 450 Millionen Menschen leben, das ist ein ziemlich großer Block, wenn man das beispielsweise mit den USA vergleicht, die so um die 365 Millionen Menschen haben. Und wenn man Mexiko und Kanada hinzunimmt in dem NAFTA-Bündnis, sind das gut knapp über 400 Millionen. Aber die EU ist deutlich größer. Sie war schon mal größer und zum Ärger vieler ist sie jetzt doch ein bisschen kleiner geworden durch den Austritt Großbritanniens. Aber das waren schon mal mehr als 500 Millionen. Aber das ist ein Gebiet, was von der Leistungsfähigkeit, von der Industrieproduktion, von den Dienstleistungen zu den hochproduktivsten der Welt gehört. Und insofern sind die 450 Millionen also ein erheblicher Faktor in der Welt. Wenn man zum Beispiel sich in Erinnerung ruft, dass Japan etwa 120 Millionen Einwohner hat. Japan größer als Deutschland, aber Deutschland ist eben größer durch die EU. Das muss man eben sozusagen ganz am Anfang verstehen. Das ist faktisch so, dass der freie Warenverkehr, der freie Personenverkehr, die Dienstleistungsfreiheit und der freie Kapitalverkehr, das sind die vier Grundlagen der Europäischen Union. Das ist die Grundbibel, das ist die Verfassung der EU, das ist die Genetik, diese vier Freiheiten. Und das heißt, dass in diesem Bereich der vier Freiheiten die nationalen Souveränitäten zurückgedrängt sind. Sie sind nicht aufgehoben. Also kein Staat kann einfach auf seine Souveränität verzichten, sondern er kann sie wieder zurückholen. Aber sie sind sozusagen suspendiert. Keine Zölle, freie Ein- und Ausreise, freier Dienstleistungsverkehr und vor allen Dingen freier Kapitalverkehr. Und nach dem Lissabonner Vertrag haben wir auch noch die Formulierung Einschränkung und Beschränkung des Kapitalverkehrs innerhalb der EU sind verboten, steht dort, also in der deutschen Übersetzung. Also das ist ziemlich eindeutig. Das heißt, Grundlage jeglicher sozialistischer Planung und Lenkung, nämlich zu wissen, welches Kapital hergestellt wird, also erzeugt wird und wie es verhindert werden kann, dass es abfließt, was China beispielsweise realisieren kann, aber auch Russland realisieren kann inzwischen, ist innerhalb der Europäischen Union verboten. Wenn man diese vier Grundfreiheiten zur Grundlage nimmt, beziehungsweise sie nochmal im Einzelnen durchgeht, dann wird man feststellen, dass die Souveränität der einzelnen Staaten auf die übrigen 26 Staaten in erheblichem Maße ausgedehnt wird. Das heißt, das, was in Deutschland produziert wird, aber auch was in Portugal und in jedem anderen Staat, in Slowenien, in Finnland und allen anderen Staaten der EU produziert wird, kann auf den gemeinsamen Markt zu gleichen Bedingungen gebracht werden. Das heißt also, jegliche Umweltstandards, Sozialstandards, also das betrifft die Löhne und das betrifft die Zölle, also alles das, was in einem dieser Länder hergestellt wird, produziert wird oder als Dienstleistung erzeugt wird, kann zu gleichen Bedingungen, zu völlig gleichen Bedingungen in allen anderen 26 Staaten auf den Markt kommen. Das bedeutet auch, was ich sage, auf den Markt kommen, auch die Personenfreiheit, die ja hier interessanterweise also mit den Waren, Gütern und Kapital in einem Zusammenhang genannt wird. Also das zeigt schon die Humanität des Kapitalismus. Die Personenfreiheit ist einer der Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Es ist nichts und was Humanitäres oder dass man sagt, man freut sich über die Menschen, die hierher kommen, sondern sie werden als Waren gehandelt. Also ein Beweis, wie Marx recht hatte, dass die Arbeitskraft eine Ware ist. Diese EU ist natürlich beruht auf einer Grundstruktur, die ich nur kurz streifen möchte. Ich will sie nicht groß ausführen. Wir haben nicht nur in Deutschland, wir haben eine hochmonopolisierte Wirtschaft. Die ist angewiesen auf Kapital, Export und Warenexport, Dienstleistungsexport. Was die Bedeutung des Kapitalexports für die Grundlage des Imperialismus angeht, so haben wir das von Hilferding, aber vor allen Dingen ja bei Lenin lernen können, in seinem berühmten Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Dort hatte er zu Recht die Kapitalexportfähigkeit eines Staates als die Grundlage, als die Genetik eines imperialistischen Staates benannt. Und es ist natürlich klar, und das ist eben die Grundlage der EU, dass der Raum der EU diesen Monopolen, diesen Unternehmen den nötigen Raum für Wachstum bieten soll. Insofern ist die EU mit ihrem Binnenmarkt, mit der Fähigkeit, dass alle Unternehmen, ob sie niederländische, belgische, portugiesische, finnische oder eben deutsche sind, frei sich entfalten können in diesem Binnenmarkt, die Grundlage, um auf den Weltmarkt zu gehen mit dieser Grundlage. Das ist die Basis. Wenn man 450 Millionen Konsumenten hat, wenn man diesen Raum hat als Investitionsraum, dann steht man natürlich auch weltweit ganz anders da, wenn man die einzelnen Unternehmen sieht, die Monopole sieht, die sich in Europa durchsetzen können. Die können sich natürlich auch in der Welt durchsetzen. Also die EU ist für die Reproduktion des staatsmonopolistischen Kapitalismus Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Belgien und so weiter, also von zentraler Bedeutung. Und dass diese Monopole, dass diese großen Unternehmen sich in den letzten Jahrzehnten weltweit so ausdehnen konnten, sodass sie zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie in China eine solche Bedeutung, eine solche Macht erlangt haben, das hängt natürlich damit zusammen, dass der Basismarkt, der Binnenmarkt nicht Deutschland alleine ist, sondern die EU, also diese 27 Staaten, die 450 Millionen Menschen und nicht alleine nur 82 Millionen. Und der Erhalt der EU ist natürlich die Basis des Interesses der großen Unternehmen und der Monopole in allen 27 Staaten, diesen Raum zu behalten, um auf dieser Grundlage wirtschaften zu können, Kapital erzeugen zu können, um Kapital exportieren zu können, investieren zu können und so weiter. Insofern gibt es ein Interesse der großen Unternehmen nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Frankreich, in Belgien, in den anderen großen Ländern, also industrialisierten Ländern der Europäischen Union, aber auch in Polen, in Tschechien zum Beispiel. Man fragt sich immer, warum sind die eigentlich Mitglied der Europäischen Union, wo sie doch eigentlich nicht so furchtbar viele Vorteile haben, aber dort bestimmen auch die großen Unternehmen, die tschechischen Unternehmen, die eben auf diesen europäischen Binnenmarkt gehen wollen, beziehungsweise ihn als Basis erhalten wollen. Die Interessen realisieren sich natürlich auch über andere internationale Organisationen. Ich will hier nur kurz nennen, Internationaler Währungsfonds, IWF, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, die Welthandelsorganisation, das Weltwirtschaftsforum, European Round Table, EAT, wo die großen Unternehmen alle zusammengeschlossen sind, die Goldman Sachs Gruppe, die natürlich auch US-amerikanisches Kapital mitorganisiert. Dies sind alles noch zu nennende Organisationen, die eine große Rolle spielen, die aber innerhalb der Europäischen Union ihren eigentlichen Handlungsraum besitzen. Kurz noch, die EU ist wohl der am weitesten entwickelte regionale Wirtschaftsraum der Welt. Also selbst die NAFTA, also die ich schon erwähnt habe, zwischen USA und Mexiko und Kanada gegründet wurde, oder die ASEAN-Staatengruppe, also die asiatischen, der südostasiatischen Staaten, haben bei weitem nicht diese innere Konsistenz, diese Bedeutung erlangt wie die Europäische Union. Die EU verfügt über einen eigenen Haushalt, einen Gerichtshof, Rechnungshof, Zentralbank, gemeinsame Währung, immerhin in 19 der 27 Mitgliedsländer. Sogar ein europäisches Parlament haben sie. Es wird ja jetzt wieder gewählt. Wir dürfen es wieder wählen, wenn es auch kein echtes Parlament ist, aber es ist ein Vertretungsorgan, was eben direkt bestimmt wird. Und wir haben, und das ist von großer Bedeutung, das Prinzip der unmittelbaren Wirkung des EU-Rechts, was ja immer unterschätzt wird. Also das heißt, das EU-Recht, die Richtlinien und Verordnungen gelten direkt. Das heißt, sie müssen, was die Richtlinien angeht, wohl in nationales Recht umgesetzt werden. Aber wenn sie dann umgesetzt sind, dann kann jeder Bürger aufgrund dieser Regelung, aufgrund dieser Verordnung und Richtlinien klagen. Und kein Gericht kann sagen, das ist also europäisches Recht, das missachten wir und wir richten uns nur nach nationalem Recht, sondern sie sind verpflichtet, das europäische Recht zur Grundlage zu nehmen. Das heißt auch, dass einzelne EU-Bürger das Recht haben, auf die Einhaltung von Richtlinien und Verordnungen zu klagen. Das, was hier auch passiert, beispielsweise bei Konkurrenzklagen, das passiert hundertfach, tausendfach innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, die Unternehmen vor allen Dingen haben das Recht, deutsche Behörden, deutsche Institutionen zu verklagen, weil sie eben EU-Recht nicht einhalten. Also das ist ein Raum von rechtlicher Verknüpfung, von Rechtsstaatlichkeit, wenn man das mal so nennen kann, also der einmalig ist auf der Welt und den die anderen internationalen Organisationen nicht haben, auch nicht das Mercosur oder die anderen Organisationen, die sich im pazifischen Raum organisiert haben. Ich will nur kurz noch hinweisen, die Bedeutung der EU für die deutschen Monopole. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss bei Waren betrug 2021 172,5 Milliarden Euro. Davon machte der Überschuss gegenüber den EU-übrigen Ländern nicht weniger als 62,9% aus. Wichtigste Handelspartner Deutschlands sind zwar die USA und China steht auf Platz 4, doch unter den ersten 20 Ländern befinden sich allein 14 Staaten der EU. Die wichtigsten EU-Handelspartner sind dabei Frankreich auf Platz 2, die Niederlande Platz 3, Polen Platz 5, Österreich 6, Italien 7. Da sieht man, also, da sieht man nach den USA kommen und dann eben China dazwischen mit Platz 4 kommen nur auf den nächsten 15 Plätzen nur EU-Länder. Also die Bedeutung also der EU ist gar nicht zu überschätzen für den Außenhandel, für Waren, Dienstleistungen, Kapitalexport. Das Gleiche gilt für Warenexportüberschüsse mit den Vereinigten Staaten wohl 63,9 Milliarden, aber mit Frankreich eben schon 46,8. Dann kommt das nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien mit 35,9. Und aus China ist das so, dass wir als einziges Land hier ein Defizit, also Deutschland ein Defizit von 88,5 Milliarden haben. Ansonsten ist Deutschland immer ein Überschussland. Wichtig ist auch, sich zu vergewärtigen, dass die vier Visegrad-Länder, also Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, für den deutschen Kapitalexport und für den Warenexport wichtiger sind als China. Ja? Also die Bedeutung, die also interne Entwicklung zum Beispiel jetzt gerade vor wenigen Tagen in der Slowakei oder auch in Ungarn für die deutsche Politik haben, hängt damit zusammen, dass das Länder sind, die sehr stark in die Warenketten, in die Wertschöpfungsketten, wie man sagt, eingebunden sind als Standorte von Investitionen deutscher Unternehmen, aber eben auch eben als Exportland diese Länder eben von dort, von deutschen Unternehmen produzierten Gütern, aber eben auch von Gütern und Waren, Dienstleistungen, die dort abgenommen werden. Die FAZ hat darüber mal kürzlich geschrieben, das Gefühl, also Zitat, das Gefühl, alles hängt von China ab, entspricht nicht der gesamtwirtschaftlichen Realität. 2,7% unseres Bruttoinlandsprodukts hängen von der chinesischen Endnachfrage ab. In die vier Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn exportieren wir zusammen mehr als nach China. Ja, und ich will nicht auf die anderen Grundfreiheiten, Binnenmarktfreiheiten groß eingehen, aber ganz klar ist, auch die Arbeitsmigration aus diesen Ländern spielt eine enorme Rolle. Es wird viel darüber geredet, dass Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen, dass aus Afrika, aus dem Mittleren Osten sehr viele kommen, aber die Masse der Arbeitskräfte, die in den letzten 20, 30 Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, sind aus Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien gekommen. Das darf man nicht übersehen, auch aus den baltischen Staaten. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere Länder, also der Europäischen Union. Ich komme zum zweiten Teil. Wie sind die Mechanismen ausgestaltet zur Durchsetzung der Interessen des deutschen Kapitals? Allgemein kann man sagen, und das unter der Überschrift, die EU ist eine Austragungsart des Kampfes der großen Staaten und auch gleichzeitig eine Hegemoniezone für das deutsche Kapital. Was heißt das? Nun ist es so, dass nicht einfach in Berlin entschieden werden kann, also das machen wir so, der Binnenmarkt wird so und so weiterentwickelt, die Kapitalmarktunion zum Beispiel kommt oder die Asylpolitik gestalten wir so und so aus, sondern sie müssen ja ausgehandelt werden. Nicht untergleichen, also das sofort oder beziehungsweise gleich am Anfang zu sagen, sondern in der EU sind nicht alle gleich. Deutschland ist gleicher als andere und auch Frankreich ist in gewisser Weise gleicher, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und das hängt damit zusammen, dass die EU spätestens seit 1990 aus ihrem Gleichgewicht gefallen ist durch die deutsche Wiedervereinigung, wie man sagt, also durch den Anschluss der DDR. Damit ist ein Land entstanden mit 82, 83 Millionen Einwohnern, was deutlich größer ist als in Italien und Frankreich und damals noch Großbritannien. Das waren Staaten oder sind Staaten mit so ungefähr 65 Millionen, 63 Millionen Einwohnern und entsprechend schwächerer Wirtschaftsleistung. Und das hat sich 1990 vollständig verändert. Vorher konnte man noch davon ausgehen, dass es innerhalb der Europäischen Union vier ungefähr gleich große Staaten gibt, Deutschland, Frankreich oder Deutschland, danach kam Großbritannien, dann Frankreich, dann Italien. Das hat sich vollständig geändert mit der Eingemeindung, wenn man das mal so sagen kann, der DDR. Und aus der innereuropäischen Kooperation, die sich damals noch auf der Grundlage bewegte, der römischen Verträge der 50er Jahre, hat sich eine hegemoniale Konkurrenzsituation herausgebildet. Wie funktioniert das? Die Abstimmung über die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Richtlinien und Verordnung, die übrigens von ihr als zentrale Behörde, als die Zentralbehörde in Brüssel ausgearbeitet werden, kommt zustande auf Vorschläge bzw. auf Vereinbarung des Europäischen Rates, also der Regierungschefs, die sagen zum Beispiel in der Asylpolitik, wir müssen etwas ändern, wir müssen weitere Schritte gehen zu einer europäischen Asylpolitik und die Kommission kriegt den Auftrag, das auszuarbeiten. Diese Richtlinien und Verordnungen, die dort ausgearbeitet werden, werden im Ministerrat beraten, wobei bei der letztendlichen Entscheidung, wie dann die Mehrheiten zustande kommen und was dann als Text wirklich entsteht, die qualifizierte Mehrheit also von zentraler Bedeutung ist. Und bei der qualifizierten Mehrheit, wie eben die Entscheidungen in der EU getroffen werden, spielt die Bevölkerungsgröße die wichtigste Rolle. Und zwar erst seit dem Lissabonner Vertrag. Die Bevölkerungsgröße, die angesetzt wird mit 65% aller in der EU lebenden Menschen, müssen diesen Dingen zustimmen. Nun ist es so, dass nicht die 65% einfach in einer Erhebung, man kann nicht feststellen, also das sind jetzt 65% der in der EU Lebenden, sondern die Staaten repräsentieren diese 65%. Und das zweite Kriterium ist, damit eine Entscheidung über Richtlinien und Verordnungen zustande kommt, ist, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten, also mindestens 14 von den 27 zustimmt. Das sind die beiden Kriterien. Und jetzt ist natürlich entscheidend bei den 65%, dass Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern ungefähr schon 18,59% einbringen kann, Frankreich 15,16%, Italien 13%. Und wenn man diese Kette jetzt weitergeht durch die ganzen 27 Staaten, kommt man dann am Schluss zu Malta mit 0,12%. Das ist deren Gewicht innerhalb der Europäischen Union. Aber auch relativ große Länder wie die Niederlande sind mit 3,96% sehr schwach beteiligt. Also wenn man sich überlegt, man braucht 65%, um etwas durchzusetzen, neben der Mehrheit der Mitgliedstaaten, wo jeder kleinste Staat natürlich mit einer eigenen Stimme zählt. Aber die Niederlande mit 3,96% oder auch Belgien mit 2,60%, und das gilt auch für die skandinavischen Staaten oder Österreich, so Staaten von 9 bis 10 Millionen Einwohner haben faktisch keine Bedeutung innerhalb der Europäischen Union. Und wenn man die Großen zusammenzählt, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, kommt man schon auf eine Summe von knapp 58%, und dann ist es nicht mehr sehr weit bis zu den 65%. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal jemand gesehen hat in den Zeitungen oder Nachrichten, dass gesagt wurde, Polen stimmt und Ungarn stimmen gegen diese neue Asylrichtlinie bzw. Gesetzgebung, die die EU auf den Weg bringen will. Und dann ist gleich gesagt worden, aber das muss keinen kümmern, weil die haben keine Bedeutung von der Größe ihres Bevölkerungsanteils. Und insofern wird immer geschaut, dass man eben mit Frankreich, Italien und Spanien zusammenbleibt. Aber es geht aber auch schon manchmal gegen diese Staaten, indem man dann kleinere Staaten zusammensammelt. Warum ist das so? Die EU sagt ja immer, wir sind ein Bündnis von souveränen Staaten. Aber das ist nicht mehr so, sondern 1990, 1957, als die EU gegründet wurde, damals noch als EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Da war es so, dass die drei Großen, das waren natürlich nur 6 Staaten damals, die drei Großen, also das war Italien, Frankreich und Deutschland, die hatten jeweils 10 Stimmen, das waren also sogenannte gewichtete Stimmen. Die Niederlande, Belgien hatten 4 und 2 Stimmen hatte Luxemburg. Wenn man das jetzt mal zur Grundlage nimmt, dann waren die Abstände zwischen den ganz Großen und den Mittleren und den Kleinen bei weitem nicht so groß wie jetzt, wo man mit der Bevölkerungsmehrheit abstimmt. Und das war danach, nach 2014, auch noch auf anderer Grundlage ähnlich. Dort hatte man jeweils 29 Stimmen für die großen Staaten reserviert. Polen und Spanien, die Länder, die von den Bevölkerungsgrößen als nächstes dann kämen, also mit ungefähr 30, 35 Millionen Einwohner, die hatten damals noch 27 gewichtete Stimmen. Und das ging dann natürlich auch runter bis zu wenigen Stimmanteilen, also für die Staaten wie Zypern oder Malta oder auch Luxemburg. Das deutsche Bestreben, was ich ja damals auch miterlebt hatte, also ich war von, das hat ja schon gesagt worden, ich war von 1999 bis 2015 Mitarbeiter im Europäischen Parlament. Das deutsche Bestreben bestand immer darin, nach 1990 die gewachsene demografische Größe auch umzuwandeln in Machtmittel. Also sie hatten es ja nicht. Also am Anfang mussten sie agieren auf einer Grundlage, wo sie 29 Stimmen hatten, Frankreich auch 29, Italien auch 29, Großbritannien ebenfalls und Polen kam mit Spanien und ich habe es schon gesagt, 27 direkt dahinter. Diese Durchbrechung, also wegzukommen von gewichteten Stimmen, von willkürlich gesetzten Stimmen, 29, 27 Stimmen, hin zu einer demografischen Größe, zu sagen, 65% der Gesamt-EU-Einwohnerschaft muss zustimmen und wir sind dort das größte Staat, haben die wichtigste Bedeutung. Das war das Ziel des Europäischen Verfassungskonvents. Die europäische Verfassung sollte geschrieben werden, um diesen Widerstand innerhalb des Europäischen Rates, diesen Widerstand von Frankreich, diesen Widerstand von Italien gegen diese Durchsetzung der Vorherrschaft Deutschlands nach 1990 zu durchbrechen. Das war das eigentliche Ziel und auch in Polen und Spanien nach hinten zu setzen. Zu sagen, ihr seid ja nur 30 Millionen oder 35, wir sind jetzt über 80. Man kam zu keiner Einigung in den ganzen Runden, die nach 1990 stattgefunden haben. Auch in Nizza hatte Jacques Chirac damals noch als französischer Staatspräsident das blockiert, diesen Übergang zur Demografie. Und er hat damals etwas gesagt, was uns wirklich in Erinnerung bleiben sollte. Er hat gesagt, Frankreich hat nicht dreimal gegen Deutschland Krieg geführt, um jetzt zu verlieren. Das war eine programmatische Aussage, aber sie haben verloren. Und sie haben verloren, weil eben dieser Druck, der auch über die Medien organisiert wurde, endlich den Bürger entscheiden zu lassen. Also die Bürger müssen sich wiederfinden in der Europäischen Union, nämlich ihre demografische Größe der einzelnen Länder. Damit konnte man also die Öffentlichkeiten auch größtenteils übertölpeln. Übrigens, der erste Anlauf ist, will ich nur am Rande sagen, damals schiefgegangen. Man wollte eigentlich nicht 65%, sondern die Deutschen wollten 60% als Grundlage haben. Aber dann haben sich damals Polen und die Spanier unter Kwasniewski und Kaczynski schon und Aznar zusammengetan und haben den ersten Entwurf durchfallen lassen, sodass man dann also in einem zweiten Entwurf auf 65% gehen musste. Übrigens die erbitterte Feindschaft gegen die Peace von den Kaczynskis, die rührt aus dieser Zeit. Also vorher war also das deutsch-polnische Verhältnis ein exzellentes, auch zu der Peace. Aber das änderte sich, als sie nicht diesen deutschen Vorschlägen folgen wollte. Und seitdem gibt es und gibt, gab es immer den Versuch, diese Regierung aus dem Amt zu drängen. Und das ist ja auch gelungen. Ich denke, dass das wichtig ist, sich klarzumachen, wenn man über die deutsche Hegemonie spricht, wie die Abstimmungsverhältnisse dort laufen. Ich kann in der Debatte ja vielleicht nachher noch mehr dazu sagen. Zu der aktuellen Situation. Wir stehen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Ich habe da, wenn es interessiert, auch auf meiner Website einen Artikel drauf, der in der Zeitschrift Hintergrund entstanden ist oder für die Zeitschrift geschrieben wurde. Das Europäische Parlament immer noch ein Scheinparlament. Will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen, was da zu sagen ist über die Rechte und Möglichkeiten des Parlaments, vor allen Dingen über die Unmöglichkeit, es zu einem echten Parlament weiterzuentwickeln. Ich will auf die Parole einer demokratischen und sozialen EU zu sprechen kommen. Das ist ja die Parole, mit der, ja, man kann sagen, also das fast das gesamte Spektrum, abgesehen von der AfD und vielleicht noch von Teilen der CDU, CSU, an die EU herangeht. Das ist also die, wir wollen die demokratische und soziale EU. Das ist das, was die SPD sagt, das ist, was die Grünen sagen, das ist, was die Linke sagt. Das sind alles Illusionen, weil diese soziale Union steht ja gar nicht. Also die Grundlage der EU sind die Binnenmarktfreiheiten und keine sozialen Rechte. Und die Binnenmarktfreiheiten sind ja, ist das Instrument, um die sozialen Rechte eben auszuhebeln. Nicht nur, dass ein größerer Handlungsspielraum für die deutschen und französischen und anderen Monopole innerhalb eines Binnenmarktes entstehen, sondern man kann natürlich in jeder Tarifverhandlung darauf hinweisen, dass egal wo, in Niederlande, Frankreich, wo auch immer, in Skandinavien hat das vor allem eine Rolle gespielt oder spielt eine Rolle, dass man sagt, ja, ihr sagt hier, ihr wollt diese und jene Forderung durchsetzen, ihr wollt Arbeitszeitverminderung, ihr wollt besseren Arbeitsschutz, aber wir können auch nach Polen gehen, wir können auch nach Bulgarien gehen, wo es faktisch gar keinen Mindestlohn gibt und so weiter. Das sind die Instrumente, die traditionell also den deutschen Gewerkschaften, aber auch den europäischen Gewerkschaften insgesamt gezeigt werden. Also es gab schwere Auseinandersetzungen über in der Dienstleistungsfreiheit, über Unternehmen, die aus den baltischen Staaten nach Skandinavien gingen und dort gebaut haben, eben zu mit Löhnen und mit Arbeitsbedingungen, die also in Skandinavien undenkbar waren bis dahin. Und die EU macht das alles möglich. Dienstleistungsfreiheit als Stichwort, Bolkestein-Richtlinie, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran. Die Gewerkschaften haben alle Kämpfe verloren, weil sie eben diese Ideologie eines demokratischen und sozialen Europas teilen. Weil sie sagen, das muss sozial entwickelt werden, aber es entwickelt sich nicht sozial. Nicht? Wir hatten mal eine Diskussion über den Beschäftigungspakt, kann ich nachher noch viel erzählen, habe ich in Brüssel erlebt. Darüber redet keiner mehr, weil es einfach ein zahnloses Instrument war. Wir haben also diese Vergeblichkeit und dazu gehört dann auch solche Luftschlösser wie eine Europäische Republik zu gründen von Ulrike Güro und so weiter. Das sind alles so Sachen, die viele linke Geister verwirren, in die falsche Richtung führen. Wir haben gegenwärtig eine Situation, dass die EU von rechts in Frage gestellt wird. Also ich finde interessant ist, dass die AfD hier mit Plakaten, ich habe es in Berlin gesehen, also wirbt weniger Bürokratie in Europa und dann kommt das nächste Plakat, an der nächsten Laterne steht, für eine Festung Europa. Also ganz klar ist denen auch nicht, wo das hingehen soll. Und ihre Formulierung des Austritts, also wird ja innerhalb der AfD nicht ernst genommen. Aber mir geht es eigentlich nicht um die AfD, mir geht es um Länder wie Ungarn, Slowakei oder auch Polen, wo eben der Widerstand sich doch artikuliert und womöglich jetzt auch in den Niederlanden. Und auch in anderen Ländern, wo wir Prozesse erlebt haben und erleben, wo eben Kritik an der EU geübt wird, um eben im nationalen Raum also Hegemonie für die eigene politische Position zu erringen. Das ist beispielsweise in Italien, wo eben die Rechtsregierungen traditionell, also EU-skeptisch sind. Allerdings, und das gilt auch für Frankreich, für die Marine Le Pen, umso näher sie der Macht kommen, umso stärker schwächt sich also diese EU-Kritik ab. Die Meloni war, als sie noch in der Opposition war, eine vehemente Kritikerin der Mitgliedschaft Italiens in der Eurozone. Sie ist es ja nicht mehr. Das gilt wahrscheinlich auch für Marine Le Pen, die deutlich gemacht hat, also um den Euro geht es ja nicht mehr. Es geht um bestimmte Fragen der Souveränität, der Sicherheitspolitik, der Verteilungspolitik, der Außenpolitik, die sie nicht ändern lassen will. Das zeigt also dieser Hegemonialdruck der Unternehmen auch in diesen Ländern, also diese Stimmung wieder sozusagen wegzudrängen und die Regierung zum Einlenken zu bewegen, ist sehr stark. Und das gilt auch für Ungarn, das gilt auch für die Slowakei. Der Bewegungsspielraum für diese Länder ist sehr gering. Und das wird sich schon zeigen, wie sie dann auch mit der Asylrichtlinie umgehen können. Für die Linke gilt, aber sie flüchten sich gegenwärtig, also Linke meine ich jetzt die in der Europäischen Linken zusammengeschlossenen Parteien, die eine Pro-EU-Position vertreten, dass ihr traditioneller Internationalismus längst zu einem europäischen mutiert ist. Es ist die Angst vor dem Nationalismus der tiefer liegende Grund, warum die meisten Linken die Auflösung der Währungsunion so entschieden ablehnen. Dieses Instrument, was jetzt hier auch innenpolitisch in Deutschland gegenwärtig angewandt wird, die Angst vor Nationalismus, vor Populismus, führt eben zur Unterstützung, zur blinden Unterstützung einer europäischen oder auch einer weltweiten Regelung. Ich glaube, man muss sich noch mal klar machen, wie diese internationalen Organisationen, an der Spitze steht eben die Europäische Union, jedenfalls für uns, wie die selbst die linken Kräfte, die gewerkschaftlichen Kräfte, die Kräfte des Widerstands, die Kräfte der Arbeit lähmen und sie sozusagen deren Kräfte also ins Leere laufen lassen. Ich will da auf zwei Menschen zu sprechen kommen. Der eine ist schon eine Weile tot. Das ist Hayek. Genau, ich wollte nur sagen, der Friedrich August von Hayek, so muss man ihn ja nennen, war einer der Vordenker des Neoliberalismus bekanntermaßen. Nach seiner Auffassung, und das Zitat, gründeten die Probleme Europas im Aufstieg der Volkssouveränität und demokratischer Kontrolle über die Wirtschaftspolitik. Seine Lösung war eine europäische Föderation, welche den demokratischen Weg in die Knechtschaft versperren würde, indem die europäischen Staaten vertragliche Verpflichtung zur Beendigung öffentlicher demokratischer Kontrolle über die Wirtschafts- und Sozialpolitik eingehen. Das hat er 1944 geschrieben, also noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs, die Perspektive einer Europäischen Union, um eben die nationalen Kräfte, die auf einen Sozialismus natürlich im nationalen Rahmen, also auf Vergesellschaftung, aber eben weitgehende sozialpolitische Forderungen zielen, unschädlich zu machen, indem man ein Gebilde entwickelt, und das bot sich an, die Europäische Union, die Zusammenhalt oder Zusammenarbeit europäischer Staaten, um eben diese Kräfte, die auf staatliche Souveränität setzen, um eben sozialpolitische Forderungen durchzusetzen, außer Kraft zu setzen. Einer, der noch lebt, aber nicht mehr so im öffentlichen Bewusstsein ist, ist der Josef Ackermann, ehemals Präsident der Deutschen Bank, er sagte, und das ist noch nicht so lange her, 2011, wörtlich, die Europäische Währungsunion kann nur funktionieren, wenn der diskretionäre Handlungsspielraum der nationalen Regierung und Parlamente eingeschränkt wird. Das heißt also, Schulden durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt dürfen nicht gemacht werden. Die Schuldenbremse, die Ursache oder die Grundlage der Schuldenbremse ist natürlich eine europäische Regelung, also über die jetzt so viel gesprochen wird. Also diese internationalen Organisationen und insbesondere die Europäische Union sind vor allem darauf angelegt, die Kräfte des Widerstands, die Kräfte der Arbeit zu lähmen, sie mit einem System zu konfrontieren, was sie nicht beherrschen, wo sie keine Rolle spielen, wo sie keine Bedeutung haben. Und das wird sich auch nicht ändern, weil der Raum der Öffentlichkeit in Europa nicht existiert, um tatsächlich einen Austausch über Themen zu entwickeln. Und dieser Austausch ist notwendig, um politische Kraft zu entwickeln. Also die Voraussetzung zur Organisierung politischer Kraft ist die Öffentlichkeit, der Austausch, die gemeinsame Sprache. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn über Renten gesprochen wird in der Europäischen Union, dann versteht der Finne nicht, was in Zypern diskutiert wird. Der in Zypern versteht den Portugiesen nicht nur mal die Ecken der Europäischen Union zu benennen, aber das betrifft ja auch uns schon. Was ist eigentlich die Asylpolitik in Dänemark? Was ist sie in Belgien? Was ist sie in Finnland und so weiter? Und die Vermittlungsschritte, um die Linke oder die Kräfte des Widerstands, vielleicht ist das besser, weil die Linke, das Wort kann man ja kaum noch heute verwenden, aber die Kräfte des Widerstands, die können sich nur entfalten in einem politischen Raum, in dem gesprochen und ausgetauscht werden kann. Wir haben keine europäischen Medien, kein Fernsehen, kein Rundfunk, was europäisch ist. Wir haben keine Zeitung, keine Zeitschriften. Und das Witzige ist, dass in der Europäischen Union und in meinen 15 Jahren, in denen ich da war, habe ich weniger Französisch gesprochen oder Deutsch, sondern nur noch Englisch. Und nachdem die Großbritannien ausgetreten ist und Irland als offizielle Sprache Gälisch hat und Malta also Maltesisch, gibt es kein einziges Land, was Englisch als Sprache innerhalb der Europäischen Union hat, aber die Europäische Union spricht trotzdem das Pidgin-Englisch, was sie dort sprechen. Aber das ist nicht die Sprache der Europäer, um sich auszutauschen. Und der entscheidende Punkt, wenn man jetzt mal runtersteigt von einer Öffentlichkeit, von den Medien, dann kommt man natürlich zu den Parteien. Und bei den Parteien sieht es so aus, dass wir im Europäischen Parlament etwa, und das wird sich jetzt nicht ändern, mit den Neuwahlen 222 haben wir gegenwärtig nationale Parteien dort haben, die in sehr lose Fraktionen eingebunden sind, die aber keine Fraktionen sind, wie man sie im Bundestag oder im Landtag kennt. Das heißt, die politische Artikulation von unten nach oben funktioniert nicht. Das funktioniert auch bei den Gewerkschaften nicht. Ich war bei vielen Kundgebungen in Straßburg, in Brüssel dabei. Das waren nur Blöcke von Delegationen der IG Metall oder der belgischen oder französischen Gewerkschaften. Und sobald also die letzte Rede verklungen war, ging man dann wieder auseinander. Die einen stiegen in die Busse und fuhren dorthin und dorthin und dorthin. Der Europäische Gewerkschaftsbund ist eine Hülse, so wie auch die Parteien, die europäischen Parteien Hülsen sind. Es gibt eine Sozialdemokratische Partei Europas, wer wusste das oder wie wisst ihr das? Oder es gibt auch eine Europäische Linkspartei, aber die haben keine Bedeutung, sondern die Bedeutung auch bei den europäischen Wahlen, bei den Europawahlen sind nationale Bedeutung. Man wählt, um die AfD stark zu machen oder schwach zu machen, man wählt, um das BSW stark oder schwach zu machen oder die FDP. Aber man denkt ja nicht an Europa und wo die Fraktionen oder die Delegationen dann sich einordnen. Wer kennt die Gruppe Renew? Das sind die Liberalen. Dort wird Frau Strack-Zimmermann bald das Wort führen, wird zu befürchten sein. Was kann man jetzt machen? Das ist jetzt der Schluss. Natürlich kann man sagen, man tritt aus der EU aus. Wird man nicht sehr ernst genommen, weil schon bei dem nächsten Betriebsrat wird gesagt, ja, und wie soll das denn gehen, wenn die Fenster nicht mehr exportiert werden können oder dergleichen mehr. Ich denke, es ist so wie in allen politischen Fragen, man wird dort nicht den großen Umsturz, nicht den großen Knall erzeugen können und auf den kann man auch nicht warten und wir sollten auch nicht die Hoffnung haben, die Rechten werden das schon für uns erledigen. Die werden das nicht für uns erledigen, sondern die werden Teil des neoliberalen Bündnisses bleiben, was sie jetzt schon sind, und die werden sich dort einordnen. Das sieht man bei der Meloni, die also eine glühende Anhängerin der NATO inzwischen ist. Und das sieht man auch bei anderen. Und ich würde auch voraussagen, dass auch die AfD nur auf der einen Seite eine solche Propaganda führt, aber auf der anderen eben schon sehr genau weiß, was sie an der Europäischen Union haben. Aber was kann man machen? Das Erste wäre, dass diese Union nicht noch größer wird. Ja, also der Erfolg des Austritts, da wird ja der Jörg Kronauer noch vielleicht auch noch was sagen können, der ja heute schon hier ist, jetzt schon da ist. Der Erfolg des Austritts Großbritanniens aus der EU, den müssen wir doch noch mal würdigen und zur Kenntnis nehmen. Es war ja nicht nur so, dass das also von rechts ausging. Ganz klar, ohne die Spaltung der konservativen Partei wäre das nicht möglich gewesen. Also es waren die Schlimmsten der Rechten, die den Brexit wollten. Das muss ich auch sagen. Also teilweise noch imperialistische Briten. Aber es waren auch Linke dabei. Zum Beispiel Labour Leave, eine Organisation, die bestand aus Labour-Mitgliedern, die noch aus der Tradition des Anti-EWG oder Anti-EG, also europäische Gemeinschaftswiderstands, kamen, die damals schon gesagt hatten, also das ist kein Weg für uns. Die Kommunistische Partei, eine kleine Partei, aber immerhin mit der Zeitung Morning Star, also nicht ganz von ohne Bedeutung, ist dagegen aufgetreten. Sie haben gesagt damals, das will ich noch hier nennen, am Vortag der Abstimmung über den Brexit ist gesagt worden oder ist geschrieben worden im Morning Star, eine Stimme für Verlassen bringt nicht heute den Sozialismus, aber sie wäre ein Schritt hin zur Wiederherstellung von demokratischer Kontrolle über unsere Wirtschaft und sie würde ein Hindernis für Fortschritt beseitigen. Sehr wahre Worte aus meiner Sicht. Aber ich sprach ja über die Größe und die Ausdehnung der EU, also was wir im Blick haben müssen. Gegenwärtig gibt es einen sehr starken Druck auf Serbien, der insbesondere aus Deutschland ausgeübt wird. Es ist sozusagen die Restgröße Jugoslawiens, die dort existiert und die sie weiter stört. Also in der Politik in Bosnien-Herzegowina, in Montenegro, in Mazedonien und so weiter. Und vor allen Dingen die Putin-Freundschaft oder auch die China-Begeisterung, das stört sie. Sie wollen dieses Land gerne eindrücken und in die EU bringen. Also die Westbalkan-Frage. Man hat ihn schon gedroht. Also man würde in Förderungsprogramme, die die EU dort in der Vergangenheit aufgelegt hat, rückgängig machen, wenn nicht Serbien mit in die Sanktionsländer sich einreiht gegenüber Russland. Also das ist ein Blick, den wir auf dieses Gebiet, also wir sollten den Blick auf dieses Gebiet legen. Das gilt aber auch eben für Mazedonien. Es gilt für Moldawien und es gilt natürlich für die Ukraine. Es ist eine der großen Fragen, ob die Ukraine irgendwann Mitglied wird. Ich glaube, sie wird nie Mitglied werden, wegen vieler Probleme, die dieses Land mit sich bringt innerhalb der EU. Aber wir sollten auch deutlich machen, dass ein halbfaschistisches Land, das können wir nur gar nicht gebrauchen noch in der EU. Das sollten wir deutlicher machen, dass wir auch dagegen sind. Es geht um Georgien in diesen Tagen. Wenn ich da sehe, wie in Tiflis die Europaflaggen geschwenkt werden, dann weiß ich, wer dahinter steckt, was das für ein Programm ist. Also das geht natürlich darum, dieses Land auch rauszubrechen. Und ich will nur erinnern, die Erweiterung der EU war immer der Zwillingspartner der Erweiterung der NATO. Ich weiß, Der Verheugen wird das heute anders sehen. Er war damals Kommissar für Erweiterungsfragen, aber wir haben damals viel gestritten miteinander. Wir kannten uns ja noch aus der SPD und so. Er wollte nie wahrhaben, dass die USA immer die Europäische Union gedrückt hat, stark bewegt hat, alle Länder aufzunehmen, die sie eigentlich gar nicht so unbedingt dabei haben wollte, zum Beispiel Bulgarien, Rumänien nicht. Aber weil eben gesagt wurde, wenn die Mitglied der NATO werden, müssen sie auch wirtschaftlich stabilisiert werden, dann müsst ihr machen. Wir sind die NATO, ihr seid für die Wirtschaft zuständig. Ihr müsst sehen, dass diese Länder stabil bleiben, aber wir wollen sie unbedingt in der NATO haben. Wir wollen den Druck auf Russland erhöhen. Das war immer ein Zusammenspiel, auch was die baltischen Staaten angeht. Das war immer klar, wer in die NATO kommt, der kommt auch bald in die EU. Kann man alles nachweisen, habe ich auch hier geschrieben und so weiter. Was ist noch weiter, was kann man, worauf müsste man oder sollte man sich orientieren? Was sollte eine Rolle spielen? Ich habe einiges gesagt zur Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit und mit der Bedeutung Deutschlands darin. Es gibt gegenwärtig den Druck und den Versuch der deutschen Außenpolitik, diese Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit auch auf die Außen- und Sicherheitspolitik zu erweitern. Dort wird noch einstimmig abgestimmt. Das führt dazu, dass man zu Israel nur sehr schwache oder kaum wahrnehmbare Haltung weder so noch so erfährt. Auf der einen Seite gibt es absolut pro-israelische Staaten, Deutschland, Österreich, Ungarn, die eigentlich gar keine große Kritik haben. Außer das, naja, ist eine andere Frage. Und es gibt eben andere Staaten wie Irland und Spanien, die das kritischer sehen. Aber weil man einstimmig abstimmen muss, kommt man zu keiner Position. Wenn diese Staaten wie Spanien, Irland herausgehalten werden könnte aus diesem Abstimmungsprozess, würde sich die EU stärker an der Seite der USA positionieren können und nicht nur Deutschland alleine oder Österreich und Ungarn. Das will man unbedingt erreichen und da hat der Bundeskanzler eine große Rede gehalten in Prag, die aber Gott sei Dank also ziemlich verhallt ist im Frühjahr 2022 und der hat nicht mal der damalige Ministerpräsident Babiš teilgenommen. Vorher hat er die Konferenz verlassen, ehe Scholz diese Rede gehalten hat. Aber die sollte der große Auftakt sein, die Außen- und Sicherheitspolitik auch in den Bereich der qualifizierten Mehrheit hineinzubekommen. Das ist einer der großen Themen der Europapolitik, der deutschen Außenpolitik. Und dort sollten wir auch was sagen, dass das überhaupt nicht in unserem Interesse sein kann. Und damit würde man dann auch die Stimmen, die kritischen Stimmen von Ungarn und der Slowakei in Richtung Russlandpolitik, also zum Schweigen bringen. Das ist eine der offenen Flanken, an der gegenwärtig Konflikte und Auseinandersetzungen erfolgen. Der letzte Punkt, wo wir Aufmerksamkeit, widmen sollten, ist diese Propaganda, die insbesondere auch bei Grünen und Linken immer wieder hochkommt, jetzt auch zu den Europawahlen. Warum können wir nicht den Kommissionspräsidenten oder in dem Fall die Kommissionspräsidentin direkt wählen? Immer wieder eine Forderung aus der SPD. Ich glaube, sowas steht auch in dem gemeinsamen Positionspapier, Regierungsprogramm von der Ampel. Und die Linke ist natürlich, findet immer sowas gut. Ja. Weil sie es nicht durchschauen. Das würde natürlich bedeuten, dass man die demografische Größe Deutschlands und der großen Länder also bei Direktwahlen dann durchschlagen lassen kann. Dann wäre es also ausgeschlossen, dass es nicht mehr ein nicht-deutscher Kandidat wird, wenn man alleine diese Bedeutung hat. Es ist natürlich klar, dass Dänemark oder Österreich oder Belgien also selbst wenn sie sich auf einen Kandidaten konzentrieren könnten, nicht diese Bedeutung hätten, wenn es Direktwahlen gibt. Und da gibt es immer wieder die Formulierung und die Forderung, wir bräuchten neben der Erststimme, also die in Deutschland abgegeben wird, zu den Europawahlen für die Kandidaten hier eine sogenannte Zweitstimme, eine Europastimme, einen Direktwahlkreis oder einen Wahlkreis, der eine Liste wählt von Abgeordneten. Das würde bedeuten, also auch bei der Wahl des Europäischen Parlaments die nationalen Staaten und die Möglichkeiten auf nationaler Ebene Einfluss zu nehmen, weiter zu schwächen. Ich sage das deshalb, sicherlich muss ich das hier bei der kommunistischen Organisation nicht unbedingt betonen, aber ich referiere ja auch in anderen Gruppen und die sind dann immer ganz erstaunt, die sagen, das wäre doch eine Demokratisierung und das ist doch eigentlich ganz toll. Wir wollen doch demokratisch sein und die Kommissionspräsidentin soll doch oder Präsident soll doch demokratisch gewählt werden und die das ganze Spiel nicht durchschauen, dass das also dazu führt, also die Nationalstaaten weiter zu schwächen und damit natürlich auch die linken Öffentlichkeiten, die kritischen Öffentlichkeiten in diesen Staaten weiter zu schwächen. Die anderen, die können sich, die brauchen die Nationalstaaten nicht. Die Lobbyistenorganisationen, die verständigen sich schon auf ihre Art und Weise. Aber wir brauchen die Öffentlichkeit, wir brauchen die Parteien, wenn wir überhaupt was darstellen wollen. Und das heißt, also wir müssen weiterhin auf der nationalen Ebene agieren und wir dürfen nicht zulassen, dass sie weiter geschwächt wird. Soweit.